Erster Manasse war 12 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Zweiter Manasse tat Dinge, die Gott nicht mochte. Er machte es wie andere Völker. Gott hatte diese Völker vertrieben. Dritter, er baute wieder hohe Orte für Götter. Sein Vater Hiskia hatte sie zerstört. Manasse baute Altäre für Baale. Er machte Götterbilder. Er betete zu den Sternen und diente ihnen. Vierter, er baute solche Altäre im Tempel Gottes. Gott hatte gesagt, mein Name ist immer in Jerusalem. Fünfter, er baute auch Altäre in den Höfen des Tempels. Diese waren für die Sterne am Himmel. Sechster, Manasse ließ seine Söhne durch Feuer gehen. Er machte Zauberei und Wahrsagerei. Er fragte Tote und deutete Zeichen. Er tat viele Dinge, die Gott nicht mochte. Das machte Gott sehr wütend. Siebter, er stellte ein Götterbild in den Tempel Gottes. Gott hatte zu David und Salomo gesagt, ich habe diesen Tempel und Jerusalem gewählt. Mein Name soll hier für immer sein. Achter, Gott sagte, ich lasse Israel in diesem Land. Ich gab dieses Land ihren Vätern. Aber sie müssen tun, was ich befohlen habe. Sie müssen nach dem Gesetz von Mose leben. Neunter, Manasse brachte Juda und Jerusalem dazu, Böses zu tun. Sie waren schlimmer als die Völker, die Gott vertrieben hatte. Zehnter, Gott sprach zu Manasse und seinem Volk. Aber sie hörten nicht auf Gott. Elfter, Gott schickte die Armee des Königs von Assyrien. Sie nahmen Manasse mit Haken. Sie fesselten ihn mit Ketten. Sie brachten ihn nach Babel. Zwölfter, Manasse war in großer Not. Er bat Gott um Hilfe. Er war sehr demütig vor dem Gott seiner Väter. Dreizehnter, Manasse betete zu Gott. Gott hörte sein Gebet. Gott brachte ihn zurück nach Jerusalem. Manasse wurde wieder König. Dann wusste Manasse, Gott ist der wahre Gott. 14. Danach baute Manasse eine Mauer um die Stadt Davids. Die Mauer war sehr hoch. Er setzte auch Heerführer in alle Städte Judas. 15. Er entfernte die fremden Götter aus dem Tempel. Er entfernte das Götterbild. Er entfernte alle Altäre in Jerusalem. Er warf sie alle aus der Stadt. 16. Er baute den Altar Gottes wieder auf. Er opferte dort Opfer für Gott. Er sagte den Leuten in Juda, dient Gott, dem Gott Israels. 17. Aber das Volk opferte immer noch auf hohen Orten. Sie opferten aber nur Gott, ihrem Gott. 18. Mehr über Manasse steht in einem Buch. Sein Gebet und die Worte der Propheten stehen dort. Dieses Buch heißt Geschichte der Könige von Israel. 19. Sein Gebet und Gottes Antwort stehen in einem anderen Buch. Seine Sünden und Untreue stehen dort. Die Orte mit Götterbildern stehen auch dort. Dieses Buch heißt Geschichte der Seher. 20. Manasse starb. Man begrub ihn in seinem Haus. Sein Sohn Amon wurde König nach ihm. 21. Amon war 22 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 2 Jahre in Jerusalem. 22. Amon tat Dinge, die Gott nicht mochte. Er machte es wie sein Vater Manasse. Er opferte den Götterbildern. Sein Vater Manasse hatte sie gemacht. 23. Amon war nicht demütig vor Gott. Sein Vater war demütig gewesen. Amon tat viel Böses. 24. Seine Diener planten etwas gegen ihn. Sie töteten ihn in seinem Palast. 25. Die Leute im Land töteten die Diener. Sie hatten Amon getötet. Dann machten sie Josia zum König. Josia war Amons Sohn.